Abschnitt 6 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Tolstois Tod am 20. November 1910. Die Liebe ist verwaist, ihr stärkster Hort, ihr Schützer, ihr Prophet, ihr Held, ihr Sohn, die menschgewordene Liebe selbst, ging fort. Das Herz der Welt erbebt in seinen Festen, erschüttert von des Worts Posaunenton, vom Testament des Weisesten und Besten. Er ging, wie nie ein Mensch noch sterben ging, nicht müde flüchtend, nicht mit Todesbeben. Er sprengte seines Daseins goldnen Ring zu einem seines Herzens mächtigen Schlag mit dem der Welt. An seinem Sterbetag grüßt ihn der Sieg des langen Kampfs, das Leben. Noch schläft die Sonne hinter Reif und Frost, vereiste Wege nur vom Schnee erhellt, durchkreuzen bleich und lang erfrorene Gründe, durch den Novembermorgen pfeift und gellt, wie Atemstöße roher Menschensünde, von Schmerz und Wollust heulend, der Nordost. Da trappeln Pferde, eine Wagenspur spult flimmernd sich im schneeigen Boden ab. Ein Greis verlässt sein Weib, sein Gut, sein Haus, hinaus in Gottes einsame Natur. Die Hufe schlagen auf im scharfen Trab, in Russlands stillste Einsamkeit hinaus. Was arme Menschen Wohlstand dünkt und Glück, Bequemlichkeit und festliches Geschmeide und Zärtlichkeit und liebende Betreuung, der flüchtige Greis wirft keinen Blick zurück. Die Seele, eingekrustet im Genuss, sehnt sich nach Reinigung und nach Erneuung. Sie wäscht sich rein von aller Menschheit Leid und aller Menschheit weiht sie ihren Kuss. Sucht nicht den Gatten, sucht den Vater nicht, der ohne Abschied ging, um Gott zu finden, in seiner Sterbestunde für die Blinden Gott anzuflehen, um Stab und Mut und Licht. Der euch verließ, gehört nicht euch allein, stört nicht sein Tun, so ihr die Menschheit achtet. Wenn ihr barmherzig seid, tränkt nicht mit Wein den Sterblichen, der nach Erlösung schmachtet. Der Tag steigt auf, die helle Sonne leuchtet ins herbstliche Gefild mit heller Glut, das rings vom Tau der Schnee sich funkelnd feuchtet und das des Greisen welke Brust sich dehnt, noch einmal sich zurück zur Jugend sehnt, noch einmal rascher rieseln fühlt das Blut. Dann sinkt der Leib zusammen, siech und schwach. Nur rasch ihn betten und das nächste Dach, und die ihn lieben kommen, ihn zu pflegen, noch einmal seine bleiche Hand zu küssen und zu empfangen Scheidegruß und Segen. Er wehrt sie ab, schon dorren seine Lungen, schon jagt in ihrem Schlag der Puls des Kranken. In dieser Stunde nicht bedrängt sein müssen von Zärtlichkeiten und Erinnerungen, nur noch zu Gott die Worte und Gedanken. Da draußen liegt die weite weiße Erde, das Schlachtfeld, wo Millionen Menschen leiden, wo Hass und Kampf und Kriege und Beschwerde das Menschenherz von seiner Gottheit scheiden. Liebt euch, seid Freunde, Brüder, haltet Frieden, seid gut und widerstehet der Gewalt. Der Sterbende hat an die Bahnstation die ganze Menschheit vor sein Bett beschieden, befiehlt ihr, Gottes Odem einzusaugen. Er atmet auf, ein Todeshauch weht kalt um Herz und Stirne, und der Menschensohn erkennt den Gott und seufzt und schließt die Augen. Sein Herzschlag hat sich dem der Welt vereint, die Liebe ist verwaist, die Menschheit weint. Ende von Abschnitt 6.